wir wandelten, wir zwei zusammen. Ich war so still und du so still. Ich gebe viel, um zu erfahren, was du gedacht in jenem Fall. Was ich gedacht, unausgesprochen verbleibe das. Nur eines sag ich, eines sag ich. So himmlisch heiter war es all. In meinem Haupte die Gedanken, sie läuteten wie goldene Glöckchen. So so wunderlieblich ist in der Welt kein anderer. So wundersüß, so wunderlieblich ist in der Welt kein anderer. So leuchtet die Sonne hinauf, es nehmen die Ströme alle zum leuchtenden Meer den Lauf, es flattern die Lieder alle zu meinem leuchtenden Lied. Nehmt mit meine Tränen und Seufzer, ihr Lieder wehmütig und trüb. Beisammen traulich im leichten Kahn. Die Nacht war still und wir schwammen auf weiter Wasser Bahn. Thank you. Himmeltanz. Dort klang es lieb und lieber und wucht es hin und her. Vier aber schwammen vorüber. Trostlos auf weitem Meer.